Halleluja. Vater, ich danke dir für deine mächtige Gegenwart, die diesen Raum erfüllt, Herr. Ich danke dir, dass du uns als Söhne positioniert hast, mitten in diesem Raum deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir nicht mehr nur Diener, nicht mehr Sklaven, sondern Söhne sind, Herr. Danke, Herr, dass du uns als Söhne wirklich diese Würde gegeben hast, diese mächtige Position an deiner Stadt, Jesus, Herr. Diese mächtige Position in dir, Herr. Halleluja, Herr. Diese mächtige Position in der Herrlichkeit und aus der Herrlichkeit werden wir hier über diese Erde gehen, Herr. Danke, Vater, dass du uns versetzt hast an himmlische Orte, Herr. Halleluja. Du kannst es ein bisschen lauter machen im Hintergrund. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass wir nicht mehr im Natürlichen zu Hause sind, Herr, sondern dass wir im Übernatürlichen zu Hause sind und von dort her das Natürliche verändern. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du uns lehrst, Herr, wirklich diese Position einzunehmen, wie wir es gerade gehört haben im Gebet, Herr. In all den verschiedenen Bereichen, Herr, unseres Lebens wirklich lernen, Herr, diese Position ganz oben einzunehmen, diese Position in deine Herrlichkeit, Herr, dass wir lernen, Herr, Herr, mit den Engeln zusammenzuarbeiten, Herr, zu interagieren, Herr, mit dem Himmel, Herr, und so deine Herrlichkeit hier auf der Erde freizusetzen, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Kannst du die Musik lauter machen? Danke, Jesus. Halleluja. Oh, ist das gut. Ich habe in der letzten Stunde, die meisten von euch werden sich wahrscheinlich kaum mehr noch daran erinnern, weil zwischendurch schon wieder so viel passiert ist. Aber in der letzten Stunde, in der ich gelehrt habe, hier in der Glory Life Schule direkt gelehrt habe, habe ich über unsere Position als Söhne in dieser Herrlichkeit und insbesondere in Bezug auf die Engel und die himmlischen Heerscharen begonnen zu sprechen. Und ich möchte gern heute Abend weiter über dieses Thema sprechen, weil es so wichtig ist. Weißt du, es ist so wichtig, zuallererst ist es so wichtig, weißt du, dass du fundamentiert bist, wirklich in einem Bewusstsein, welche Position du hast. Das ist so wichtig. Weißt du, du bist als Sohn Gottes, bist du nicht mehr abhängig von Stimmungen oder von mal, weißt du, du bist nicht mal abhängig von, ich sag mal, erwecklichen Kräften oder so, sondern du hast als Sohn Gottes das Wort Gottes und somit ein so festes Fundament dessen, wer du bist. Du hast eine so klare Positionierung, dass du jederzeit, wenn du das mal erkannt hast, was deine Position ist, dann wird dir klar, dass du jederzeit das Übernatürliche in deinem Leben aufrühren kannst. Dass du jederzeit das übernatürliche Wirken Gottes um dich herum aktivieren kannst. Weißt du, du bist nicht mehr abhängig davon, dass Gott irgendwo auf seinem Thron mit dem Finger schnippt und sagt, so, jetzt wirklich mächtig in seinem Leben. Sondern wenn du tatsächlich erkennst, wer du bist als Sohn Gottes, dann stellst du fest, dass Gott dir viel mehr Autorität gegeben hat, als du immer dachtest. Amen. Und ja, er bleibt der souveräne Gott. Und ja, er schnalzt auch mit dem Finger und er setzt Zeiten und Zeitpunkte. Aber ich sage dir eins, dein Beitrag dazu ist viel, viel größer, als du denkst. Nicht im Sinne von Werken, die du tust, sondern im Sinne von Einnehmen deiner Position. Amen. Wir werden nicht errettet aus Werken, sondern wir werden errettet durch Glauben. Und genauso ist es so, unser Leben verändert sich nicht durch unsere Werke, sondern es verändert sich durch unseren Glauben. Der Glaube natürlich hat Werke, aber der Glaube kommt zuerst. Und dieser Glaube ist zuallererst ein Glaube daran, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Amen. Ein Glaube daran, was es heißt, dass er tatsächlich am Kreuz von Golgatha den Preis dafür bezahlt hat, dass du ein Sohn Gottes werden kannst wie er in dieser Welt. Was es heißt, dass er dich, als er aufgefahren ist in den Himmel und sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, dass er dich im Geist mitgenommen hat und du jetzt dort mit ihm sitzt. Uiuiuiui. Schön da oben. Ich sag dir die Aussicht, wow. Super Aussicht. Halleluja. Weißt du, ich liebe es, auf hohe Türme zu gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, der höchste Turm, auf dem ich bisher war, war der Fernsehturm in Toronto. Und der ist wirklich hoch. Und da stehst du auf einem Glasboden. Die haben sogar noch einen Glasboden auf der obersten Etage. Ja. Die Mutigen gehen da drauf. Ja. Wir sind mutig, Amen. Sag mal, ich bin mutig, Halleluja. Also du stehst auf diesem Glasboden und unter dir geht es wirklich hunderte von Metern runter. Ja, ich weiß nicht genau, wie hoch, 360 oder keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch er ist. Auf jeden Fall ziemlich hoch. Aber weißt du, die Aussicht, die du in der Herrlichkeit Gottes über die Umstände und Probleme und Dinge, die so in dieser Welt eine Rolle spielen, hast, ist nicht zu vergleichen mit der Aussicht vom Toronto Tower. Amen. Weil es ist noch so viel höher. Ai. Weißt du, ich würde mal gern sowas machen, wie der Felix Baumgartner gemacht hat. So, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, ich glaube 39 Kilometer ist der hoch in die Luft und dann, oder? Stimmt es nicht? 45, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ziemlich hoch. Und dann hat er von da oben runtergeschaut, weißt du, und konnte schon die Erdkrümmung sehen, so weit war er oben. Halleluja. Und dann ist er gesprungen. Ai. Ja. Tolle Sache. Allein schon um der Aussicht willen. Ja. Das mit dem Springen überlege ich mir noch, aber ich will ja nicht runter, ich will ja oben bleiben. Amen. Sag mal, ich will nicht mehr runter, ich will oben bleiben. Amen. Aber als Sohn hast du tatsächlich eine einzigartige Position bekommen. Du bist tatsächlich durch das Erlösungswerk von Jesus in eine völlig andere Position gesetzt worden, wenn du diesem Erlösungswerk glaubst und dich damit in diesen neuen Bund hineinfügst, in eine völlig andere Position gebracht worden, als es all die Männer Gottes im alten Bund noch waren. All die Männer Gottes im alten Bund bei der gewaltigen Salbung, die sie hatten von Gott und der gewaltigen Berufung, die sie hatten von Gott und bei all dem Gewaltigen, was sie bewirkt haben, aber sie waren keine Söhne Gottes oder Töchter. Wie gesagt, wir einigen uns darauf, dass wir alle Söhne sind, okay? Sie waren alle keine Söhne, sondern sie waren alle Diener Gottes. Und wir haben schon gesehen, die Salbung Gottes, die Ebene der Salbung Gottes ist den Dienern anvertraut. Aber die Herrlichkeit Gottes, was noch eine Ebene weit drüber hinaus ist, ist den Söhnen anvertraut. Und so bist du tatsächlich zur Schlüsselperson geworden, um den Himmel hier auf der Erde freizusetzen. Und damit sind wir jetzt schon bei dem eigentlichen Thema. Somit bist du zur Schlüsselperson geworden, um den Dienst der Engel hier auf der Erde freizusetzen. Weil ich habe es letzte Mal gesagt, wenn die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt, dann ist es unmöglich, dass sich nicht auch Engel mit freisetzen. Es geht nicht. Ich habe es verglichen damals mit einem Fischteich, wo ganz viele Fische drin sind. Wenn du da was rausschöpfst aus diesem Fischteich und du schüttest es woanders rein, dann wirst du auch nicht nur Wasser da drin haben, sondern du wirst dann auch Fische mit drin haben. Und genauso ist, wenn du aus dem großen Meer der Herrlichkeit Gottes etwas schöpfst, sozusagen, wenn sich etwas von dem großen Meer der Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte freisetzt, dann ist es wie in diesem Fischteich, automatisch sind Engel mit drin. Ich sage jetzt nicht, dass sie da schwimmen, ja. Manche schwimmen vielleicht da, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie einen Schwimmenden gesehen, aber sie sind ein Teil dieser Herrlichkeit Gottes, das ist ihr Lebensraum. Wo sie auftreten, tritt die Herrlichkeit Gottes auf und wo die Herrlichkeit Gottes auftritt, da treten sie auf. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was ist deine Position in dieser Herrlichkeit Gottes? Wir haben es das letzte Mal uns angeschaut, schon die Position zunächst mal begonnen mit Jesus. Von Jesus heißt es, du kannst es nachlesen, ich sage dir nochmal nur die Bibelstellen, ich lese jetzt heute nicht nochmal vor, aber die Bibelstellen, zum Beispiel Hebräer 2 oder das ganze Hebräer 1, erstmal das ganze Kapitel Hebräer 1 und dann Hebräer 2, Vers 5 bis 13 auch ganz besonders, macht dir deutlich, dass Jesus Christus, der erstgeborene Sohn, heißt es, für eine Zeit lang unter die Engel gesetzt wurde, als er hier über diese Erde ging, weil er ganz Mensch wurde. Und deswegen sind auch wir, solange wir hier im Fleisch über diese Erde gehen, immer noch unter die Engel gesetzt. Und die Engel sind sozusagen Wesen, die weit mächtiger sind, weil sie ständig in der Herrlichkeit Gottes sind. Ja. Gleichzeitig aber hat Jesus Christus, als er das Erlösungswerk vollbrachte und wieder in die Herrlichkeit Gottes ging, die Position eingenommen, wieder, die er bereits vorher hatte, bevor er in den Himmel ging, nämlich die Position über den Engel. Denn der ganze Hebräer 1 macht deutlich, dass der Sohn letztendlich über dem Engel steht. Amen. Paulus sagt an einer Stelle, 1. Korinther 6, Vers 3 ist es, glaube ich, sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Mit anderen Worten, wenn wir Söhne Gottes sind, dann strebt diese Position tatsächlich darauf hinzu, am Ende in der Vollendung, nicht solange wir noch hier in unserem Körper auf der Erde sind, aber am Ende strebt es darauf hinzu, dass wir alle in Christus mit ihm vereint sind und tatsächlich, wir werden Engel richten am Ende. Sag mal zu deinem Nachbarn, auch du wirst Engel richten. In Christus ist im Geist ein Stück weit bereits das vorweggenommen, was eines Tages sein wird, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen sein wird. Amen. Das ist in Christus bereits vorweggenommen. Deswegen kannst du auch 2. Korinther 5, 17 folgendermaßen übersetzen. Du kannst ihm übersetzen, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Oder ist er bereits ein Teil der neuen Schöpfung? Und die neue Schöpfung, das ist das, wovon Offenbarung 21 redet, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen. Amen. Das heißt, als Sohn in Christus bist du bereits ein Teil der zukünftigen Welt im Geist. Dein Körper gehört noch zu dieser Welt. Deine Seele, die wird noch erneuert in die Richtung, die neigt manchmal noch zu dieser Welt und wird aber immer mehr erneuert, ja, in Richtung zukünftige Welt. Sag mal so, ja, mach mal so. Seele, es geht aufwärts. Amen. Seele, es wird immer besser mit dir. Halleluja. Amen. Das ist unser Weg. Es wird immer besser mit der Seele, weil sie erneuert wird gemäß dem Denken Gottes. Sie steigt aufwärts. Und gleichzeitig ist dein Geist bereits vollkommen eins mit Jesus in dem Moment, wo Jesus in dich einzieht und du in ihm bleibst. Und deswegen kann Hebräer 1, Vers 14 sagen, dass die Engel dienstbare Geister sind, und zwar zum Dienst an denen, nicht nur zum Dienst an Jesus, sondern er sagt hier ausdrücklich, zum Dienst an denen, die das Heil erben werden. Das heißt, und da spricht er nicht erst von der Zukunft, dass sie uns im Himmel dienen werden, sondern er spricht davon, dass es bereits hier geschieht, weil er sagt ja, diejenigen, die das Heil erben werden oder sollen, steht da. Das heißt, es sind wir, die wir in diesem Zwischenstand leben. Ja? In diesem Zwischenstand, man könnte so sagen, du hast momentan eine Zwischenposition in Bezug auf die Engel oder eine Durchgangsposition. Einerseits sind die Engel über dir, sie sind stärker, sie sind mächtiger und du solltest Ehrfurcht haben auch vor diesem ganzen Bereich. Gleichzeitig aber sind sie bereits jetzt von Gott dazu bestimmt, deine dienstbaren Geister zu sein. Und noch darüber hinaus, du strebst darauf zu, eines Tages mit Jesus diese höchste Position einzunehmen, direkt unter Gott sozusagen. Ja. Ja, Psalm 8, Vers 6, er hat den Menschen wenig geringer gemacht als Gott. Ja. Und wirst mit ihm Engel richten. Amen. Was heißt das für uns? Genauso wie du als Sohn die Herrlichkeit Gottes freisetzen kannst, darüber haben wir ja schon mehrmals gesprochen jetzt, die letzten Wochen und Monate, genauso wie du als Sohn Gottes die Herrlichkeit Gottes freisetzen kannst, genauso kannst du den ganzen Bereich der Engel freisetzen. Amen. Und heute möchte ich ein bisschen mit dir darüber reden, wie du die Engel freisetzt. Wie viele von euch interessiert das? Halleluja, gut, preist den Herrn, dann bin ich richtig hier. Wie werden Engel durch uns freigesetzt? Erstens, Engel werden durch uns freigesetzt, ganz zentral, durch Lobpreis und Anbetung. Psalm 22, Vers 4 heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Die Herrlichkeit Gottes wohnt im Lobpreis seines Volkes. Engel werden angezogen vom Lobpreis seines Volkes. Und wenn die Bibel von Lobpreis spricht, Achtung, Christenheit hört zu, wenn die Bibel von Lobpreis spricht, dann meint sie nicht Lieder singen. Dann meint sie auch nicht Lobpreislieder singen. Dann meint sie auch nicht einfach nur die richtigen Texte singen und die richtigen Melodien singen, sondern dann meint sie das, was Jesus gesagt hat, nämlich im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Amen. Dann meint sie im Geist und in der Wahrheit ihn lobpreisen. Dann meint sie mit deinem ganzen Geist, mit deiner Seele, mit deinem Körper in Einheit zu kommen und ihn zu preisen und zu loben. Halleluja. In dem Bewusstsein, dass das die Wahrheit ist, was du singst. Nicht nebenher, nicht nebenbei, nicht abgelenkt, nicht irgendwo, sondern völlig eins mit dem, was du singst oder sprichst. Lobpreis kann man auch ohne Noten machen. Halleluja. Auch indem du sprichst. Aber völlig eins lässt du dich hineinfallen in diesen Lobpreis Gottes. Amen. Und die Engel setzen sich frei. Du gibst dich diesem Lobpreis hin. Oh, während ich das sage, dann merke ich schon, da willst du schon in mir aufsteigen. Halleluja. Haltet euch noch ein bisschen zurück. Wir machen zum Schluss machen wir es. Okay, zum Schluss gehen wir da rein. Aber ich möchte noch ein paar Sachen lernen. Halleluja. Aber am liebsten würde ich jetzt schon anfangen zu preisen und einfach die Engel freizusetzen. Aber ich möchte noch ein paar Punkte lernen. Halleluja. Lobpreis und Anbetung setzt die Engel frei. Man könnte sagen, im Geist und in der Wahrheit könntest du auch so übersetzen, Gott anbeten auf seiner Frequenz. Das ist das, was ich am Sonntag gepredigt habe. Auf seiner Frequenz. Halleluja. Auf seiner Frequenz. Preist den Herrn. Sagst du, ja, was ist seine Frequenz? Ist es das E oder das A oder das U? Es ist im Geist. Amen. Aber du merkst es. Weißt du, du hast einen sensiblen Geist bekommen durch Jesus. Und du merkst, in welche Richtung die Schwingung Gottes geht. Und du folgst dieser Schwingung. Und du merkst, was die Herrlichkeit verstärkt. Und du merkst, was die Herrlichkeit schwächt. Und du gehst mit dem, was die Herrlichkeit Gottes stärkt. Halleluja. Zweitens, was die Engel freisetzt, Apostelgeschichte 10, 4, kannst du das nachlesen, was die Engel freisetzt, ist Gebet, das hatten wir vorhin in der vorigen Stunde, Gebet und Geben. Gebet und Geben. Das ist interessant, die Stelle Apostelgeschichte 10, 4, da kommt der Engel zu Cornelius und sagt ihm im Prinzip, sagt er ihm, hey, ich bin zu dir gesandt worden, weil Gott dein Gebet, deine Gebete und dein Geben gesehen hat. Er hat gesehen, dass Cornelius kontinuierlich gebetet hat für Dinge, was auch immer er gebetet hat, auf jeden Fall offensichtlich so, dass es das Herz Gottes berührt hat. Und er hat gegeben, er hat kontinuierlich gegeben, er hat den Armen gegeben, er war freigebig, einfach in Bezug auf die Dinge Gottes. Und das zieht die Engel an. Wenn wir eine Sammlung einnehmen, dann schauen die Engel zu. Das ist interessant, ja? Und zwar, weißt du, die schauen nicht in erster Linie auf den Betrag, sondern die schauen aufs Herz. Und die schauen, wow, wo ist ein gebendes Herz? Und da werden sie angezogen und dann sagen sie, wow, was? So ein Herz hat der für Gott. Wow. Und dann kommen sie. Allein schon, um das zu sehen. Weißt du, Engel sind neugierig. Ja, das kannst du auch in der Bibel lesen. Ne? 1. Petrus, glaube ich, steht es. Da heißt es, dass die Engel von Anfang an begehrt haben, in dieses Geheimnis hineinzuschauen, das uns offenbart ist im Evangelium. Das heißt, die Engel sind tatsächlich neugierig und es ist ihnen tatsächlich noch nicht alles offenbart. Die Wahrheit ist, das Evangelium, das wir kennen und das uns offenbart worden ist durch den Heiligen Geist, das kennen sie so nicht. Verstehst du? Es ist ihnen nicht bewusst. Sie kennen es sozusagen. Also sie wissen, dass Gott es getan hat. Sie wissen, dass Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Aber sie haben keinen Zugang dazu, weil sie es selber für sich nicht brauchen. Sie brauchen keine Erlösung. Aber es ist für sie etwas unendlich Spannendes, da hineinzuschauen, sagt der Petrusbrief. Es ist für sie unendlich Spannendes zu sehen, wow, jetzt schaut er das an, diese Söhne. Zuerst waren sie Sünder, total verrottet, versifft, verkifft, was auch immer. Und Halleluja, kennt hier irgendjemand jemand? Und jetzt haben sie Jesus in sich und jetzt schau sie dir an. Jetzt strahlen sie von der Herrlichkeit Gottes. Und dann noch der Hammer, eines Tages werden sie ja noch uns richten. Das ist für die unfassbar. Die sind extrem, also die wollen das sehen. Die werden davon angezogen. Die sagen, oh, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das kann nur, sowas konnte sich nur Gott ausdenken. Und, weißt du, und sie lieben Gott und sie beten Gott an und deswegen wollen sie immer das wissen, wie Gott denkt und wie Gott Dinge sieht und was Gott macht. Das wollen sie immer wissen. Deswegen begehren sie da hineinzuschauen. Weißt du, die begehren hineinzuschauen, was Gott in deinem Leben tut. Und die finden es gigantisch. Weißt du, wenn Gott in deinem Leben, wenn dein Herz aufgeht, wenn dein Herz verändert wird, dann, wow, da freuen sich die Engel. Deswegen heißt es im Wort an einer Stelle, dass es im Himmel bei den Engeln so viel Freude gibt über einen, der umkehrt und Buße tut. Ja, weil die Engel sagen, wow, schon wieder ist das Unmögliche möglich geworden. Schon wieder hat unser Gott das Wunder getan. So, wow, Halleluja, sag mal wow. Wie setzen wir noch Engel frei? Wir setzen Engel frei, indem wir das Wort Gottes sprechen. Indem wir das Wort sprechen. Psalm 103, Vers 20 heißt es, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Die Engel werden vom Wort Gottes angezogen. Überall, wo das Wort Gottes gesprochen wird, werden Engel angezogen. Überall, wo das Evangelium gesprochen wird, werden Engel angezogen. Überall, wo du die Wahrheit des Wortes Gottes aussprichst, entgegen der Lüge der Umstände, werden die Engel angezogen. Wenn du die Krankheit anschaust und sagst, hey, Krankheit, du bist besiegt, durch die Wunden von Jesus bin ich geheilt, dann fliege, fliege, kommen die Engel im Sauseschritt. Ich düse, düse im Sauseschritt. Und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Amen. Englische Übersetzung von Psalm 103, Vers 20 heißt es, preist den Herrn alle seine Engel, die seine Befehle ausführen, indem sie der Stimme seines Wortes lauschen. Das ist interessant. Das heißt, die Engel lauschen die ganze Zeit und hören, wo wird hier das Wort Gottes gesprochen? Also die fliegen über die Erde oder wie auch immer, die brauchen jetzt keinen Luftwiderstand für ihre Flügel, sondern die können sich einfach von einem Ort an den anderen beamen. Ja? Aber die schauen einfach wo, und die hören, die lauschen, wo kommt die Stimme des Wortes Gottes? Wo wird die Stimme des Wortes Gottes gehört? Und jetzt frage ich dich, durch wen wird die Stimme des Wortes Gottes hier auf dieser Erde gehört werden? Durch deine Hauskatze wahrscheinlich nicht. Verstehst du? Durch niemand wird die Stimme des Wortes Gottes hier auf dieser Erde gehört, außer durch uns. Die Söhne Gottes, sie sind diejenigen, die das Wort aussprechen oder nicht aussprechen. Und Engel reagieren darauf, wenn du das Wort Gottes aussprichst. Halleluja. In dem Moment, und sie reagieren nicht nur, indem sie sagen, wow, super, er spricht das Wort Gottes, sondern sie lauschen, um Aufträge zu erhaschen. Weil die Engel wollen gern arbeiten. Also die Engel sind nicht wie manche Menschen, die lieber zu Hause sitzen, sondern die Engel wollen arbeiten. Amen. Die wollen gerne arbeiten. Das heißt, die lauschen nach Aufträgen. Die schauen, wow, wo steckt wieder ein Auftrag drin? Wenn du sagst, hey, durch seine Armut bin ich reich geworden und du sprichst es zu deinem leeren Konto, dann hören die Engel darin einen Auftrag. Oh, da haben wir einen Auftrag. Irgendwas müssen wir tun, dass sich was bei diesem Konto ändert. Übernatürliche Überweisung, Scheck im Briefkasten, Geld finden, Scheinmultiplikation. Also ich meine Geldscheinmultiplikation. Was auch immer. Also die Engel sind kreativ. Ich glaube, die haben auch manchmal Spaß, Sachen auf ihre Art zu tun. Ja. Wir stellen es manchmal so, so müsste es passieren, aber die Engel sind noch kreativer als wir manchmal. Ja. Halleluja. Und sie haben alle Möglichkeiten, weil sie in der Herrlichkeit Gottes sind. Aber sie lauschen darauf, dass wir sein Wort sprechen. Halleluja. Also, wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, was du verändert haben willst, was tust du? Du schaust ins Wort, was oder welches Wort passt zu deiner Situation. Du nimmst dieses Wort und du proklamierst es entgegen jedem Umstand und entgegen jeder sichtbaren Situation, sagst du, das ist die Wahrheit. Amen. Du sagst, das ist die Wahrheit. Nicht der Umstand, nicht das Gefühl, nicht was mein Verstand sagt, sondern das ist die Wahrheit. Du machst eine Proklamation, du machst ein Dekret. Ja, Hiob 22, 28 heißt es, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen. Warum kommt sie zustande? Weil du dienstbare Geister hast, die sie ausführen. Es ist genial, du bist nicht nur ein Sohn, sondern du bist auch ein König. Gott ist der König der Könige. Wir sind Könige unter ihm. Amen. Ja, wer sind die Könige unter Gott? Wir. Halleluja. Wir sind ein Königtum und Priester sind wir, sagt das Wort. Das heißt, du bist ein König und du hast dienstbare Geister, die deine Dekrete ausführen, so wie ein natürlicher König auch. Und diese dienstbaren Geister sind die Engel. Und schau, so wie es früher war, als es noch Könige gab, weißt du, so ein König, der hatte einen Hofstaat, der hatte Diener um sich herum und die haben die ganze Zeit nur gelauscht, was sagt der König jetzt wieder. Da waren viele, weißt du, so ein Ludwig der 14. jetzt mal als Beispiel, ja, wir fangen gleich ganz bescheiden an, ja, der sogenannte Sonnenkönig, ja, der hatte Diener, die waren nur dafür abgestellt, darauf zu warten, wann der König sein Strumpfband braucht. Und dann sind sie gesaust. Und die haben sich darum geschlagen, diese Position zu bekommen. Es war eine Ehrenposition. Und so gab es für jedes Detail des Königs gab's Diener und die haben nur darauf gewartet. Und vielleicht hat der König nur einmal am Tag das gebraucht, was ihr Auftrag war. Und den ganzen Tag haben sie nichts anderes getan, als gelauscht. Wann verlangt der König nach dem, wofür ich zuständig bin? Das ist interessant. Genauso sind die Engel. Die warten den ganzen Tag nur drauf, wann sagt er das Zauberwort, in Anführungszeichen, das ist kein Zauber, sondern das ist das Wort Gottes, wann sagt er das Wort, das mich in Gang setzt, wo ich dafür beauftragt bin. Wann spricht er das Wort der Heilung, dann kommen die Heilungsengel. Wann spricht er das Wort für Wohlstand und Finanzen, dann kommen die Finanzengel. Jemand hat mal den himmlischen Finanzminister im Himmel gesehen, das ist interessant. Das war auch ein Engel. Halleluja. Amen. Wann spricht er das Wort, das die Atmosphäre verändert? Dann kommen die Atmosphärenengel. Manche tragen zum Beispiel extreme Freude. Einmal weiß ich noch, das ist schon eine Weile her, da habe ich mal einen Engel gesehen, es war noch in den alten Räumen, der kam dann hinten in den Raum rein und hat so ein Weinfässchen reingerollt. Das war auch ein interessanter. Und hat sie extrem die Freude freigesetzt und Betrunkenheit im Geist und so weiter. Es war, weil ein Engel ein Weinfässchen reingerollt hat. Also manche warten nur drauf, wann sie das Fässchen rollen können. Dann, wenn du zum Beispiel das Wort sprichst und sagst, jawohl, hier steht's geschrieben, werdet nicht voll Weines, sondern werdet voller Geist. Und in dem Moment sagt der Engel, aha, jetzt bin ich dran. Wird's Fässchen gerollt. Amen. Die Freudenfässchen haben, die himmlischen, was auch immer, Ambrosia oder keine Ahnung, was es ist, für Stoff, die den himmlischen Stoff haben, die beginnen dann, die Fässer reinzurollen. Halleluja. Die warten, die hören genau hin. Weißt du, und die Sache ist die, zu oft noch reden wir belangloses oder dummes Zeug, was nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Was machen die Engel dann? Dann machen sie ihre Ohren zu. Sagen wir, weißt du, das ist einfach nicht ihre Frequenz. Das ist so, okay. Das ist wie nichts. Verstehst du? Das ist nichts. Was sagt der Philipperbrief? Er sagt, was du sagen sollst. Das ist der nächste Vers von dem, was Irina euch vorher gelehrt hat. Philipper 4, Vers 6 und 7 hat sie gelehrt. Und jetzt kommt Vers 8, da sagt nämlich Paulus, übrigens, Brüder, alles, was wahr, also alles, was dem Wort Gottes entspricht, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, das klingt jetzt ein bisschen geschwollen in der Elberfelder, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, darüber denkt nach oder auch das sprecht natürlich aus. Mit anderen Worten, du könntest es eigentlich zusammenfassen, was sollst du sprechen? Das gute Wort. Die gute Nachricht, das Evangelium. Das Gute, Amen. Immer wenn du das Schlechte sprichst, dann hören die Dämonen auf. Sagen sie, oh, da haben wir wieder Stoff. Und immer wenn du das Gute sprichst, dann hören die Engel lauschen und sagen, wow, jetzt gibt es Stoff für uns. Amen. Alles, was gut ist, das spricht. Halleluja. Und weißt du, ich glaube, dass die Engel umso stärker freigesetzt werden in ihrer Aktivität, umso mehr der Gegensatz ist zwischen dem, was du sprichst und dem, was du fühlst, siehst oder deinen Umständen entspricht. Umso mehr setzen sich die Engel frei. Weißt du, deswegen, manchmal machen Christen, auch noch Christen, den Fehler, sie sagen, wow, wenn es aber so schlimm aussieht bei mir, dann muss ich jetzt aber mal wirklich mir doch so zwei oder drei Sorgen machen. Oder wenigstens muss jetzt mal ein bisschen auch mal das Negative rauslassen. Die Frage ist halt immer, was du als Ergebnis willst. Die Engel warten nur drauf, dass da Söhne und Töchter auf dieser Erde sind, die die mitten in den extremsten Umständen, mitten in den extremsten Situationen die Kühnheit besitzen, die Wahrheit zu sprechen. Amen. Das Wort der Wahrheit zu sprechen, das Gute zu sprechen. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes zu sprechen. Die warten nur darauf. Also Jesus wartet nur darauf. Ich habe dir noch eine Stelle, pass auf, die gefällt mir auch. Die hast du vielleicht noch nie von der Seite gesehen. Lukas 12, 8, da sagt Jesus, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Das ist interessant. Und normalerweise klassisch sagt man immer, ja okay, wer einfach bezeugt vor den Menschen, dass Jesus sein Herr ist, zu dem wird sich auch Jesus vor den Engeln bekennen. Und das ist sicherlich richtig und es steckt da sicherlich drin. Aber weißt du, du kannst die Bedeutung auch locker erweitern. Du kannst auch sagen, in dem Moment, wo du dich zum Wort der Wahrheit bekennst, zu dem, was Jesus für dich getan hat, zu dem, was er aus dir gemacht hat, zu dem, was er mit Krankheit gemacht hat, zu dem, was er mit dem Umstand gemacht hat, zu dem, was er mit dem Problem vor 2000 Jahren gemacht hat. In dem Moment, wo du dich dazu bekennst, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, bekennst du dich zu ihm. Und in dem Moment, wo du dich zu ihm bekennst, bekennt er das, was du gesagt hast, vor den Engeln. Amen. Mit anderen Worten, er sagt den Engeln, hey, da hört mal zu, schaut mal den, was der da macht. Amen. Das heißt, wenn die Engel vielleicht mal gerade ein bisschen schläfrig sind und nicht ganz mitkriegen, was bei dir abgeht, dann hast du Jesus, der ihnen weiterhilft. Dann hast du Jesus, der dich bekennt vor ihnen, der sagt, hey, schaut mal den, schaut mal die, schaut mal die Drea, schaut mal den Roland, schaut mal, was die machen. Amen. Und mit machen meine ich, ja, sie sprechen das Gute, sie bekennen das Gute, sie bleiben auf dem Guten, sie bleiben auf dem Wort, egal was auch immer passiert. Sie weigern sich, sich Sorgen zu machen, weil das Wort es ihnen verbietet. Wow. Das heißt, sich bekennen zu Jesus. Weißt du, sich bekennen, manchmal ist es zu verengt. Wir sagen, bekennen zu Jesus heißt, ja, ich sage, Jesus ist mein Herr, auch zum Satanisten. Und das ist super, verstehst du? Das ist auch eine wichtige Sache. Aber sich zu Jesus zu bekennen heißt auch angesichts des Umstands, angesichts von dämonischen Angriffen, angesichts von Krankheitsangriffen, sich zu bekennen zu dem, was Jesus bereits vollbracht hat. Amen. Halleluja. Und die Engel, ich sag dir, wenn sie es nicht selber mitkriegen, Jesus selber bekennt sich zu dir vor den Engeln. Das steht da geschrieben. Er sagt, hey, auf den schaut. Amen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Wir setzen Engel frei. Lobpreis, Anbetung, Gebet, Geben, das Wort Gottes und tatsächlich, wir haben sogar in dieser Position als Söhne die Autorität in bestimmten Bereichen und Situationen geführt vom Heiligen Geist, ganz konkret die Engel freizusetzen. Amen. Manche sagen, ja, das können wir nicht tun, sondern das müssen wir Gott überlassen. Aber wenn du das gesamte Neue Testament anschaust, die Position des Sohnes anschaust, dann kannst du eigentlich zu keinem anderen Ergebnis kommen. Ich glaube, dass das eine richtig ist. Natürlich, du kannst den Vater bitten, dass er Engel freisetzt. Das ist das eine, ja. Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 26, 53, sagt er, oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Ja? Das heißt, du kannst den Vater bitten, dass er Engel sendet. Aber genauso sagt Jesus auch an einer anderen Stelle, Matthäus 18, 18 zum Beispiel, er sagt, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Was heißt gelöst im Himmel? Gelöst im Himmel heißt frei zu arbeiten. Amen. In Offenbarung 9, Vers 14 ist davon die Rede, dass ein Engel im Himmel gelöst wird. Engel werden im Himmel gelöst. Sie werden gelöst. Wann werden sie gelöst? Wenn du sie löst. Wenn du sagst, jawohl, ich setze die Engel frei in diesem Bereich. Jawohl, ich setze die Engel frei jetzt, dass sie mitwirken bei dieser Heilung. Jawohl, ich setze die Engel frei über unserem Land. Jawohl, ich setze die Engel frei über unsere Gemeinde. Über Glory Life. Der Chef hat ja jetzt den Glory Life Engel gesehen. Interessanterweise, nachdem wir ja hier in der Schule in meiner letzten Stunde haben wir genau unter anderem diesen Engel ja freigesetzt. Das wusste er aber nicht, aber er hat ihn gesehen, weil er freigesetzt war. Ich meine, besseren Beweis kann es eigentlich nicht kriegen, dass Gott damit einverstanden ist, dass wir Engel freisetzen. Amen. Und ich sage damit jetzt nicht, dass du beliebig und auch nicht jede Art von Engel einfach herumschicken kannst oder sagen kannst, okay, du, dich positionieren wir jetzt da und dich da, also Michael bitte da an der Seite und der Gabriel da und so weiter. Nein, es gibt Engel, die sind direkt Gott zugeordnet. Die Erzengel zum Beispiel, Michael, Gabriel, Raphael, sind Engel, die direkt Gott zugeordnet sind. Die kannst du nicht, den kannst du nicht sagen, was sie zu tun haben. Cherubim, Seraphim sind auch Engel, die sind direkt Gott zugeordnet. Die kannst du nicht irgendwie, kannst jetzt sagen, komm mal runter da von der Bundeslade jetzt, mal hierher zu mir. Es geht nicht, ja. Es gibt Engel, auch bestimmte Botschafter, Engel, die sendet Gott einfach souverän aus. Aber dann gibt es eben auch Engel, die dir persönlich zugeordnet sind zum Beispiel. Oder die anderen Menschen persönlich zugeordnet sind, wie Schutzengel zum Beispiel. Engel für Heilung, Engel für Befreiung. Ja, der Engel, der Petrus befreit hat zum Beispiel, wie ist der freigesetzt worden? Der Engel hat ja Petrus aus dem Gefängnis befreit, wie ist der freigesetzt worden? Durch das Gebet der Gemeinde. Das hat den Engel gelöst. Weißt du, der wurde im Himmel gelöst. Ich weiß nicht, ob sie konkret gebetet haben, wir lösen jetzt den Engel von Petrus. Wahrscheinlich haben sie es nicht gebetet, weil sie waren ziemlich überrascht, als dann Petrus an der Tür stand. Also Gott ist so gnädig, weißt du, manchmal tust du nicht direkt irgendwie Engel lösen, bewusst, und Gott löst sie einfach, weil es durch das Wort passiert. Aber tatsächlich, es entspricht der Position der Söhne, Engeln Aufträge zu geben. Ja, David sogar, ich meine, es ist interessant, David hat ja oft den neuen Bund vorweggenommen, aber David hat ja im Psalm 103, die Stelle, die ich dir gerade vorgelesen habe, Psalm 103, Vers 20, hat er ja im Prinzip Engeln Aufträge gegeben. Er hat nämlich gesagt, preist den Herrn, ihr seine Engel. Er hat den Engeln den Auftrag gegeben, Gott zu preisen. Interessant. Abraham hat zu seinem Diener gesagt, der Herr wird seinen Engel mit dir senden, wenn du meinem Sohn eine Frau holst. Was hat den Engel freigesetzt? Das Dekret von Abraham. Abraham war sich dessen bewusst. Ich sage das und es passiert. Amen. Wie viel mehr können wir als Söhne und Töchter Gottes im neuen Bund Engel freisetzen? Wie gesagt, immer in dieser Haltung der Ehrfurcht, immer in dieser Haltung der Abhängigkeit von Gott, vom Heiligen Geist. Du kannst es nur aus dem Heiligen Geist tun. Immer in dem Bewusstsein auch, was ist dein Autoritätsbereich. Ja? Weißt du, wenn du jetzt hier in Deutschland gesetzt bist und dir fällt eines Tages ein, so, ich setze jetzt mal kurz die Engel über, was weiß ich, über dem Iran frei, obwohl du nie eigentlich von Gott für den Iran da im Gebet oder irgendwie spezifisch gesetzt bist, weißt du, dann kann es sein, dass du ein bisschen Probleme kriegst mit der Zeit. Weil das dann in der unsichtbaren Welt nicht so, das passt nicht, verstehst? Wichtig ist immer, dass du synchronisiert bist mit der Herrlichkeit Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit dem, was er will, mit dem Plan Gottes für dein Leben. Aber dann hast du tatsächlich diese Fähigkeit, diese Möglichkeit, geführt vom Heiligen Geist, spezifische Engel mit spezifischen Aufträgen freizusetzen, so wie der Heilige Geist dich führt. Amen. Und du musst dazu ja nicht die Namen all der Engel kennen übrigens. Ja? Also überleg dir nicht tausende Namen. Ne? Das machen die Esoteriker immer, die wollen immer von allen Engeln dann ihren Namen. Weißt du, allein dadurch, dass dir klar ist, hey, du bist ein Sohn und die Engel sind dienstbare Geister, kommst du auch nie auf die Idee, Engel anzubeten. Allein schon deswegen macht es keinen Sinn. Amen. Es macht keinen Sinn, eine persönliche Beziehung jetzt zu einem Engel aufzubauen, ja, anstatt zu Gott. Das macht keinen Sinn. Weil deswegen sagt ja der Hebräer 1 die ganze Zeit, dass der Sohn über dem Engel steht. Amen. Er sagt, zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mache den Schemel deiner Füße, setze dich zu meiner Rechten und mache deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Das ist der Sohn. Sag mal, ich bin ein Sohn. Halleluja. Und als dieser Sohn Gottes agierst du. Und als dieser Sohn Gottes nimmst du deine Position ein. Als dieser Sohn Gottes, und es beginnt jetzt schon, als dieser Sohn Gottes preist du den Heiligen Geist, preist du den Vater, preist du Jesus, wirst geführt von ihm und beginnst, die Aktivität der Engel freizusetzen. Alles ist eine Frage der Synchronisierung. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zum Schluss. Halleluja. Danke, Heiliger. Du kannst es, schalt's mal auf G um. Schalt's mal auf G um. Halleluja. Danke, Jesus. Du kannst jetzt, oder wir nehmen jetzt, heute Abend, unsere Position ein. Halleluja. Danke, Vater. Mhm. Danke, Jesus. Halleluja. Ist es G? Ja, genau. G ist wie G. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Ha. Heiliger Geist, wir überlassen uns jetzt deiner Führung. Wir gehen hinein in die Position, in die du uns bestimmt hast, vor Grundlegung der Welt, als deine, als die Söhne des Vaters, als die jüngeren Brüder von Jesus. Und wir danken dir, dass du uns diese Autorität und Vollmacht gegeben hast, durch unseren Lobpreis, unsere Anbetung, den ganzen Himmel freizusetzen, die Engel freizusetzen. Danke. Komm auf uns, Heiliger Geist, jetzt. Oh, komm auf uns. Oh, komm auf uns, Heiliger Geist. Komm auf uns. Hey, Aramasaranana. Hey, Aramasaranana. Hey, Aramasaranana. She, Aramasandararamasandarara. She, Aramasandararara. Shiaranamosaranana. Shiaranamonanasaranana. Shiaranamoranamasaranana. Shiaranamoranamasaranana. Shiaranamonanamasaranana. Shiaranamonanamasaranana. Shiaranamoranamasaranana. Shiaranamoranamasaranana. Oh, oh, oh, sharando la la la la la la. Oh, oh, oh, aranda la la la massa ra na na na. Oh, wir verlieren uns in dir, Heiliger Geist. Oh, wir verlieren uns in dir, Heiliger Geist. Oh, wir verlieren uns in deiner Herrlichkeit, Vater. Ra na na massa ra na. Oh, Rabassandoro Ramassandara la Mashia Ramandoro Lolo. E Ramandoro Mossandoro Robossia Ranananana. E Ranandoro Ramassandara. E Ramboro Randoro Roro. Oh, lass dich völlig hineinfallen in die Anbetung des Vaters. Oh, in die Anbetung von Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Heiliger Geist. Urrabasandoranamasandaranana. Irrandorororororono. Irrandorororomasandaranana. Oh, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme. Eando se arando ramo se carara, se carando se carando se cararando robossandarara, ora passando robossando robossandarara ramando, o carambando robossando robossandarara, ora passando ramo sandarara passando robossandarara, o im Namen Jesus. Verkündigen wir den Sieg des Herrn. Oh, im Namen Jesus verkündigen wir den Sieg des Evangeliums. Oh, im Namen Jesus verkündigen wir die Niederlage des Feindes in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Oh, im Namen Jesus verkündigen wir die Niederlage von Krankheit. Oh, oh, von Gebundenheit. Oh, von Schwäche, von Müdigkeit. Oh, im Namen Jesus verkündigen wir den Sieg des Herrn. Oh, wir sagen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Oh, wir sagen, wer an ihn glaubt, die aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oh, wir sagen, wer ihm glaubt, dem werden Zeichen und Wunder folgen. Halleluja, Halleluja. Oh, danke für die Söhne hier heute Abend. Oh, danke für die Söhne am Online-Bildschirm. Danke, Vater. Danke, Vater, dass der Himmel sich freisetzt. Oh, immer stärker und stärker und stärker und stärker in all den Familien, an all den Arbeitsplätzen, in all den Leben. Danke für den Himmel, der sich freisetzt. Oh, danke für die Invasion des Himmels. Oh, im Namen Jesus. Oh, im Namen Jesus. Im Namen Jesus setzen wir euch frei, ihr Engel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, im Namen Jesus, dienstbare Geister. Im Namen Jesus, Engel der Heilung. Im Namen Jesus, Engel, die Befreiung bringen. Im Namen Jesus, Engel der Offenbarung. Im Namen Jesus, Engel, die Wunder bringen. Im Namen Jesus, Engel, die Heilung bringen. Im Namen Jesus, Engel, die das Wort Gottes bringen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, bet ihn weiter an. Halleluja. Der Heilige Geist füllt uns mächtig, mächtig neu mit himmlischem Manna, himmlischer Offenbarung, himmlischem frischen neuen Wein. Halleluja. Oh, erfüllt dich neu mit seiner Kraft. Oh, erfüllt dich neu. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke für Wunder überall um die Söhne und Töchter herum. Danke für neues Leben, das aufbricht. Danke für neues Leben, das hervorkommt. Danke für neues Leben, das die Oberhand gewinnt. Danke, Vater, für neues Leben. Neues Leben überall im Land, überall in Europa. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Urabasando romo sanda la mando robo sarararara. Yara mandara nando rororororo. Shakararara masandara. Shakarara masandara. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke für eine neue Bewegung des Geistes in diesem Land. Danke für eine neue Bewegung des Geistes in Europa. Oh, danke. Danke, wir setzen es frei. Oh ja, wir setzen die Engel über den Städten. Wir setzen die Engel über den Regionen. Wir setzen die Engel über diese Nation frei. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, das Orchester des Himmels. Das Orchester des Himmels, das zusammenfügt und zusammenführt und zu einer Einheit führt in der Herrlichkeit des Herrn. Oh, danke für den Leib Christi in diesem Land. Danke für den Leib Christi in Europa. Danke, Vater, dass du deinen Leib zusammenführst in Herrlichkeit. In Herrlichkeit und Kraft. In Herrlichkeit und Hunger. Danke für das Orchester der Engel. Oh, die das Orchester der Söhne hervorbringen helfen, in Jesu Namen, so dass es ein Akkord der Herrlichkeit wird, ein Akkord der Herrlichkeit, ein Akkord des Himmels, ein Zeugnis, ein Ruf, ein Schrei in diese Welt. Oh, Jesus lebt, er ist auferstanden. Oh, Jesus lebt, er ist auferstanden. Eine neue Begeisterung für ihn, ein neuer Zug zu ihm, ein neuer Hunger nach mehr von ihm, ein neuer Hunger, ein neuer Hunger. Oh, ein neuer Durchbruch in den Herzen. Oh, ein neuer Durchbruch in den Herzen. Oh, wir sprechen es aus. Oh, wir proklamieren es. Ein neuer Durchbruch in den Herzen. Ein neuer Durchbruch. Sing, sing, sing, sing, sing. Oh, Rebassanarana. bet ihn an, bet ihn an, bet ihn an, mach ihn groß, mach ihn groß, mach ihn groß, mach ihn groß. Oh, Rabasandara, Lamasandara, oh, etwas Neues bricht auf. Oh, wir proklamieren, etwas Neues bricht auf, gerade jetzt. Oh, neuer Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Durchbruch in diesem Land. Durchbruch in Gemeinden. Durchbruch in Pastoren. Durchbruch in Leitern. Oh, Durchbruch, Durchbruch in diesem Land. Durchbruch der Herrlichkeit. Durchbruch des Hungers. Durchbruch des Ausstreckens. Durchbruch des Übernatürlichen. Oh, Durchbruch aufs Wasser zu gehen. Oh, wir sagen, jawohl, wir gehen aufs Wasser mit dir, Jesus. Oh, wir gehen aufs Wasser mit dir, Jesus. Alle gemeinsam. Dein Leib gemeinsam. Oh, dein Leib gemeinsam. Danke, dass dein Leib sich erhebt, Herr. Danke, dass dein Leib sich erhebt in Macht. Danke, dass dein Leib sich erhebt in Kraft in diesem Land. Danke, dass dein Leib seine Stimme erhebt. Danke, dass die Söhne aufstehen und diesem Land proklamieren und demonstrieren, dass Jesus lebt, dass Jesus lebt, dass Jesus lebt. Oh, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Oh, danke für die Demonstration der Auferstehungskraft. Halleluja. Tote wachen auf. Tote wachen auf, Tote wachen auf, Tote wachen auf, Tote wachen auf, Tote wachen auf, oh, sie stehen auf, oh, Tote stehen auf, aus geistlichen und natürlichen Gräbern. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh, ja, wir sagen Erweckung. Erweckung über den Herzen. Erweckung. Erweckung in den christlichen Herzen. Erweckung. Aufwachen in den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ein neuer Aufbruch. Ein neuer Aufbruch. Ein neuer Aufbruch. Aufbruch. Aufbruch. Aufbruch im Geist. Oh, Rabasandoro Ramandaranana. Shiararandoro Robosandoro Mossandarararara. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, dass du uns salbst. Salbst mit deinem Wort. Salbst, salbst mit deinem Wort. Halleluja. Halleluja. Salbst mit deiner Kraft. Neu salbst, neu erfüllst. Oh, Träger deiner Herrlichkeit. Träger deiner Herrlichkeit. Träger deiner Herrlichkeit. Träger deiner Herrlichkeit. Ah. Oh. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halte mal deine Hände. Halte einfach mal deine Hände so vor dich hin. Gott möchte wirklich sein Gewicht, das Gewicht seiner Herrlichkeit auf deine Hände legen. Halleluja. Wo immer du deine Hände auflegst, kommt diese Kraft. Komm diese Herrlichkeit, komm ein Wunder, Halleluja. Komm ein Wunder, komm ein Wunder, komm ein Wunder, komm ein Wunder, komm ein Wunder, komm ein Wunder, komm ein Wunder, oho, komm ein Wunder, Gewicht, das Gewicht der Herrlichkeit auf deine Hände jetzt, auf deine Hände jetzt, oh, auf deine Hände jetzt, das Gewicht, oh. Das Gewicht der Herrlichkeit. Das Gewicht der Herrlichkeit. Wow. Das Gewicht der Herrlichkeit. Wow. Manchen werden die Hände wie taub jetzt gerade. Ich kann es bei mir selber spüren. Einigen werden die Hände wie taub. Das ist das Gewicht der Herrlichkeit. Da ist Heilung, da ist Wunderwirksamkeit in deinen Händen. Halleluja, da ist Verwandlung in deinen Händen. Wo du die Hände auflegst, wird verwandelt. Wo du die Hände auflegst, wird Offenbarung freigesetzt. Wo du die Hände auflegst, haben Leute Träume von Jesus. Es ist Gewicht der Herrlichkeit auf deinen Händen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Oh, das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Oh, das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Und jetzt kommt er auf deine Zunge. Jetzt kommt er auf deine Zunge. Bei manchen wird es jetzt sein, wenn die Zunge wie taub werden wird. Es ist das Gewicht der Herrlichkeit auf deiner Zunge. Es ist die Salbung, sein Wort zu sprechen. Halleluja. Die Engel warten nur darauf. Es ist das Gewicht der Herrlichkeit auf deiner Zunge. Das verhindert, dass noch irgendetwas Negatives aus deinem Mund kommen kann. Das verhindert, dass noch irgendein negatives Bekenntnis über deine Lippen kommen kann. Halleluja. Das Gewicht der Herrlichkeit auf deine Zunge. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Das Gewicht der Herrlichkeit auf deine Zunge, die Frequenz des Himmels umleitet in deine Worte. Halleluja. Das ist der Geist der Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit auf dein Wort. Der Geist der Herrlichkeit auf deinen Worten. Nicht nur die richtigen Worte, sondern der Geist der Herrlichkeit auf deinen Worten. Der Geist der Herrlichkeit auf deinen Worten. Oh, der Geist der Herrlichkeit auf deinen Worten. Der Geist der Herrlichkeit. Der Geist des Glaubens. Der Geist der Freude. Hey, ja, ja, ja, ja. Der Geist der Freude über das, was er getan hat. Der Geist der Freude über sein vollbrachtes Werk. Der Geist der Freude, der über deine Lippen fließt. Der Geist des vollbrachten Werkes Jesu Christi über deinen Lippen. Halleluja. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wow, in diesem Gewicht der Herrlichkeit ist kein Platz mehr für Sorgen. Sorgen lösen sich auf unter diesem Gewicht der Herrlichkeit. Oh, Sorgen lösen sich auf unter diesem Gewicht der Herrlichkeit. Danke, Vater. All die Gedanken lösen sich auf in diesem Gewicht der Herrlichkeit. In diesem Gewicht der Herrlichkeit. Oh, und sie kommen nicht mehr wieder. Sie kommen nicht mehr wieder. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für eine schwerenfreie Zone, eine bedrückungsfreie Zone, eine depressionsfreie Zone, eine freudlosigkeitsfreie Zone um die Söhne und Töchter Gottes herum. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Danke, Vater, eingehüllt im Raum der Herrlichkeit, eingehüllt von Freude. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Danke, Jesus. Könige, oh, Könige, Könige, nehmen ihren Platz ein. Halleluja. Oh, Königin Manuela nimmt ihren Platz ein. Ah, ja, ja, ja, ja. Sharamando sanana. König, Könige, Könige, nehmen ihren Platz ein. Throne werden gestellt. Ich sehe, wie Throne gestellt werden im Himmel. Throne, für jeden von uns ein. Für jeden von uns einen Thron. Halleluja. Für jeden von uns einen Thron. Halleluja. Und du nimmst deinen Thron ein. Er ist der König der Könige. Er ist der König der Könige. Danke, Vater. Danke für die dienstbaren Geister. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass mit jedem Einzelnen, der heute hier ist und auch der über online zuschaut, danke, dass mit jedem Einzelnen von heute an mehr Engel sind als vorher. Das sehe ich im Geist. Mit jedem Einzelnen werden neue Engel zugeteilt. Es sind mehr Engel, weil die setzen nicht frei. Es sind mehr Engel. Also je öfter du sie freisetzt, je öfter du sie durch diese himmlische Synchronisation freisetzt, umso mehr werden es. Als die Kate Carroll da war, vielleicht habt ihr das mitbekommen, hat sie unter anderem erwähnt, dass sie, ich weiß nicht genau, wie viele Millionen, zwei oder drei Millionen oder 200 Millionen, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, himmlische Heerscharen, sie weiß, dass mit ihr sind. Und ich glaube, sie hat gesagt, beim ersten Mal, als sie es freigesetzt hat, haben sich, was hat sie gesagt, 200 oder sowas freigesetzt. Auf jeden Fall, mit jedem Mal, wo du es freisetzt, wird es mehr, der himmlische Beistand wird mehr. Jedes Mal, wenn du es in Anspruch nimmst, Halleluja, wird es mehr. Ja, weil das ist das Wort, sie werden angezogen. Weißt du, der Himmel ist ein unendliches Reservoir. Du musst nicht Angst haben, dass du Gott die Engel abziehst und dass er dann keine mehr hat oder zu wenig oder dass für andere Leute keine mehr übrig bleibt. Das ist ein unendliches Reservoir von Engeln. Es ist unendlich. Das heißt, du bist nicht egoistisch, wenn du viele anziehst. Das will ich dir damit sagen. Wenn du viele mitnimmst, wenn du da, wo du hingehst, viele mitnimmst, bist du nicht egoistisch und nimmst niemand was weg. Weder Gott noch anderen. Halleluja. Also sei dieser Sache auch unverschämt. Oh, danke, Jesus. Sag mal, ich nehme alles mit, die ich kriegen kann. Amen. Amen. Danke, Jesus. Wow. Halleluja. Während du gibst, gebe ich dir noch die Ansagen. Ja, gib und es wird dir gegeben. Du gibst und ich gebe dir die Ansagen. Was für ein Vorrecht. Ja? Am Samstag kannst du mit dabei sein in Nürnberg. Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in der Meistersingerhalle. Das wird wieder stark. Letzte Woche Augsburg war so gewaltig. Nürnberg wird mit Sicherheit auch gewaltig werden. Und dann Achtung am Sonntag, wir haben auch für alle die, das wäre vielleicht wichtig, dass es auch bei der Schule noch mit drauf ist, für alle die heute nicht hier sind. Am Sonntag haben wir nicht nur normalen Herrlichkeitsgottesdienst, sondern wir haben Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Stehimbiss. Also bringt bitte was mit, auch zum Buffet, weil wir hinterher noch zusammen einfach auch knabbern und essen wollen. Denkt dran, bringt was mit, ja, dann haben wir noch ein bisschen Gemeinschaft hinterher. Das haben wir letzten Sonntag vergessen anzusagen. Also Abendmahl und Stehimbiss. Und dann nächsten Dienstag um 19.30 Uhr ist wieder Glory Life Intensivabend. Ja? Intensivabend um 19.30 Uhr hier im Zentrum. Und nächsten Donnerstag natürlich um 19.30 Uhr Glory Life Schule. Nächster Teil. Wenn Glory Life Schüler da sind oder über online zuhören, die noch nicht getauft sind als Gläubige, ihr könnt euch anmelden zur nächsten Taufe. Sobald genügend Anmeldungen zusammen sind, werden wir euch Bescheid sagen. Und werden euch dann mit euch einen Termin ausmachen. Okay, also noch nicht Getaufte, meldet euch an. Und dann, wie gesagt, ich habe schon gesagt, klingt euch ein in die Gebets- und Fastenkette für Kenia. Hinten liegt die Liste aus mit den Gebetsanliegen und auch kann sich eintragen, an welchem Tag man mitbetet die nächsten 40 Tage. Wäre super, wenn auch von hier einige sich einklinken würden. Die Afrikaner, die beten heftig und die sind voll dabei. Also der Organisator dort ist am Rumfahren und mobilisiert überall die Gemeinden. Es sind an die 200 Pastoren, die sich beteiligen. Und die haben auch diese Gebets- und Fastenkette überall ausgelegt. Und es beginnt morgen. Also ich glaube, dass es richtig stark wird. Es ist auch eine Dynamik, weißt du? Es ist eine Dynamik. Immer die himmlischen Dynamiken. Und da sind die Engel dabei. Halleluja. Preist den Herrn.